habe ja mein Seelenbräutigam, da du mich neu geboren, dir ewig treu zu sein geschworen. Oh, doch hab ich ach den Taufbund oft gebrochen und nicht erfüllt, was ich versprochen. Erbarme Jesu dich aus Gnade über mich. Vergib mir die begangene Sünde. Mein Gott, wie schmerzlich ich empfinde die alten Schlangen stich, was Sünde lief, verderbt mir Leib und Seele. Hilf, dass ich gläubig dich erwähle, Blutrot des Schlangenbild, das an dem Kreuz erhöht, das alle Schmerzen stillt und mich erquickt, wenn alle